Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 802 auf der Suche nach anderem. Tja, das neue YolaPhone soll entstehen und zwar nach den Wünschen der Community. Ich weiß noch nicht, ob das so gut oder so toll ist, ja, weil ihr wisst ja, mit diesen kleinen Communities, die sind halt sehr eingeschossen auf bestimmte Sachen und so wurde auch hier verlangt ein kleineres Gerät beispielsweise und jetzt wurde auch der Community den Wunsch offenbar nachgegeben, dass die Bildschirmdiagonale kleiner als 6,5 Zoll sein soll. Also das heißt, für mich ist 6,5 Zoll ja das Minimum. Das Minimum. Ja. Das heißt, von daher wäre jetzt für mich das YolaPhone schon mal aus dem Grund nicht ganz oben auf der Wunschliste. Dann kommt es darauf an, wie viel weit runter. Aber eigentlich, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, ein Smartphone zu haben mit weniger als 6,5 Zoll. Habt ihr das auch gesehen hier, nachdem ich von 6,8 Zoll auf 6,5 Zoll mit dem Sony zurückgegangen bin, ja, also da nage ich jetzt noch dran. Ja. Also ich finde es wirklich schlecht beim Smartphone, so ein Display. Es muss nach vorne gehen, ja, und das heißt mehr Anzeigefläche. Und das deswegen, okay, also wie gesagt, egal, ich habe halt die Befürchtung, dass hier das Telefon dann genau als das genutzt wird, nämlich als Telefongurke, ja, und nicht als richtiges Smartphone. Das ist leider ein großes Problem bei solchen Sachen, ja. Geht eigentlich durchweg, durch die Bank, egal ob Software oder Hardware. Und das hat schon viele gute Projekte halt eben für den normalen Markt kaputt gemacht, ja. Und ich kann's auch verstehen. Und manchmal will man ja auch nicht den Massenmarkt ansprechen, ja, ist ja klar. Aber auf lange Sicht ist es immer schlecht, wenn man das tut. Denn egal, wenn ein Produkt verkauft wird, dann muss es auch entsprechend oft verkauft werden. Sonst wird es eben auch so wie bei Yola sein, dass man eben nicht vom Fleck kommt. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch der letzte Ansatz, denke ich mal. Ne? Und 2000 Vorbestellungen sind nötig, heißt es, ja, dass es rentabel wird. Und jetzt mal sehen, ich meine, seht ihr, das ist schon das Problem, 2000 Vorbestellungen sind nötig, ne, damit es rentabel wird. Also das ist bei vielen Modellen in einer Sekunde oder in ein paar Sekunden bestellt. Und das seht ihr, wo eben das Problem liegt. Ansonsten wäre es natürlich sehr, sehr gut, weil Yola hat ja das eigene Sailfish OS, eine Alternative zu Android, aber mit einem Compatibility Layer sozusagen, ja, kompatibel zu Android. Also das heißt, dann könnt ihr hier sagen, ja, das wäre eigentlich genau das System, was ich gerne hätte, nachdem ja hier mit Google das Sideloading offenbar faktisch abgeschafft werden soll. Und deswegen wäre das natürlich eine gute Sache. Aber ehrlich gesagt, ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn ich jetzt eben höre, dass genau die Sachen hier der Community geschuldet wird, die eben für den normalen Massenmarkt eigentlich heutzutage normal ist. Ja. Auch der Preis, da kann man natürlich noch nichts sagen, effektiv, aber die Firma hat schon mal hingewiesen drauf, dass das so billig nicht sein kann, ja, das Gerät. Weil eben auch das eigene Design und eben das erwartete Bestellvolumen, nämlich das niedrige Bestellvolumen, ja, dass das Gerät eben teurer werden wird, so Yola, als vergleichbare Smartphones. Okay, also seht ihr, da sind wir wieder an einem Punkt angelangt, da muss man also schon wieder irgendwie Fan sein von dem Projekt oder Fan von irgendeiner Ideologie, dass man sich eben hier mit Selbstkasteiung, ja, sich dann so ein Gerät zulegt, das teurer ist und auch noch möglicherweise eben weniger an Leistungsdaten zu bieten hat. Aber das werden wir sehen, wenn das Phone dann vorgestellt wird. Kleiner als 6,5 Zoll ist halt schon mal für mich ein sehr, sehr schlechtes Omen. Ja, und ich gehe davon aus, dass das die Probleme hat, wie viele andere sogenannte freie Software oder beziehungsweise freie Projekte, wobei das kein freies Projekt ist, aber die haben eben diese Projekte oder diese Probleme mit der Leistungsfähigkeit. Ja. Gut, wir werden sehen, vielleicht wird es ja doch ein Lineage OS oder sonstiges in der Richtung werden, ein Custom ROM. Da muss ich dann aber das geeignete High-End-Telefon finden und solange eben so ein Custom-ROM nur auf alten Schräppchen läuft, ja, die schon veraltet sind. Nein, ich will ein High-End-Gerät haben, was ich dann eben nutzen kann für eine gewisse Zeit und da muss eben auch die Leistung, muss eben auch die Leistung stimmen. Ja, ja, tut mir leid, es gibt halt Grenzen, wo ich Kompromisse eingehen kann. Und gerade bei technischen Sachen sind die Kompromisse eigentlich relativ klein gesteckt. Und von daher weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie das alles weitergehen wird. Und deswegen, ich bin auf der Suche nach anderem, nach anderen Möglichkeiten, wie ich das Problem hier lösen kann, wenn eben Google seine Geräte, sein Android eben so dicht macht, dass man keine Sideloading vernünftig mehr machen kann. Was bleibt mir dann übrig? Das werde ich dann eruieren. Und bisher immer noch die favorisierte Lösung, wie ich schon seit ein paar Wochen sage, ist, dass ich mir dann eben, dass ich ein normales Smartphone habe mit eben diesen Restriktionen, ja, was auch immer. Das kann ein Android-Gerät sein, das kann aber auch ein iOS-Gerät sein, weil das interessiert mich dann relativ wenig. Dann muss ich bezahlen damit und fertig. Ja. Und dann habe ich eben hier mit dem Smartphone einen Hotspot und da wird dann eben ein freies Gerät angeschlossen, mit dem ich dann auch tatsächlich das machen kann, was ich machen will. Ja, das wird sich dann eben zeigen. Ob das dann auch mit alle Lösungen bietet, weiß ich noch nicht genau. Ein Thema ist ja zum Beispiel Signal, wenn eben Sideloading gesperrt wird und Signal sich aus der EU wegen der Chatkontrolle zurückziehen muss, dann gibt es eben für Android-User keine Möglichkeit mehr, so etwas zu installieren. Dann haben wir eben das Problem, wo soll man dann eben ausweichen? Ganz genau, denn Signal ist ja an die Nummer gebunden und dann kann man eben das so einfach wiederum nicht realisieren auf einem separaten Computer. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, ja, Signal lässt sich ja verbinden über Browser-Plugin und so weiter, ja, aber das muss dann ebenfalls auf dem Smartphone installiert sein, um das zu realisieren und wenn das eben nicht geht, dann kann ich eben auch nicht dieses Browser-Plugin eben in Betrieb nehmen. Also es sind noch viele, viele Probleme zu lösen, um da wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Und also die Aussicht ist momentan relativ düster bei Android und überhaupt für die freie Nutzung von Smartphones sieht sehr, sehr übel aus. Entweder sind die Geräte zu alt und zu schwach, weil eben die Entwickler denken, na, das ist ja noch gut genug. Ja, gut genug ist eben nicht gut genug für mich, sorry. Tut mir furchtbar leid. Ich will das absolute High-End-Gerät haben. Ja, und das mit einer freien Software. Das wäre cool. So, schauen wir mal, wie das dann wird. Aber auf jeden Fall gehe ich mal weiter zum nächsten Thema. Es gibt mal wieder ein typisches Problem. 6 Gigahertz soll ja eingeführt werden, 6 Gigahertz Band, ja, das Problem wird da wohl sein, dass ein WLAN-Band sich damit kreuzt, ja, das heißt, dass bei uns eben, oder was heißt bei uns eben in Europa, ich muss das uns immer nur abgewöhnen, also in Europa immer noch eingeschränkt wird, so dass wir eben zum Beispiel, habe ich schon wieder wieder gesagt, dass man eben zum Beispiel in Europa kein Wi-Fi 7 nutzen kann. Ja, kein Wi-Fi 7, also das heißt, Wi-Fi 7 kann man schon nutzen, aber eben nicht in dem vollen Leistungsspektrum. Das wird grandios verkrüppelt, dieser Standard, wenn eben hier dieses 6 GHz Band freigegeben wird, auch für Mobilfunk. Darum geht es nämlich, dass eben auch dieses 6 GHz Band für Mobilfunk freigegeben werden soll. Und jetzt entbrennt hier ein Streit zwischen eben WLAN-Herstellern und Mobilfunkanbietern. Und eine Lobbygruppe hat auch schon aufgerufen dazu, das obere 6 GHz Band nur für WLAN zu nutzen oder vorzusehen. Und ja, jetzt gibt es halt hier die großen Probleme. Es haben wir schon wieder ein kastriertes Wi-Fi 7. Ich erinnere nur mal dran an Wi-Fi 6. Ihr kennt vielleicht die Probleme mit diesem Vorrang für zum Beispiel Radar. Ja? Da fliegt dann irgendein kleines Flugzeug drüber mit Radar und dann erkennt das der Router, dass hier ein Signal läuft und dann schaltet er für 10 Minuten das WLAN ab, Wi-Fi 6. Wunderbar, vielen Dank. Ja, das hat mich schon einiges an Nerven gekostet. Und klar, es gibt Systeme, da wird zurückgeschaltet. Das habe ich bewusst natürlich bei mir getrennt. Das alte Netzwerk 2,4 GHz und 5 GHz habe ich bei mir getrennt. Aus gutem Grund übrigens. Selbst wenn man das hier zusammen hat, also bei mir ist dann Zappen, ja, also alle Geräte, die bei mir über Wi-Fi 6 verbunden sind oder über 5 GHz, werden dann eben 10 Minuten nicht benutzbar sein. So, das ist die bittere Wahrheit. Und ansonsten, selbst wenn das so ein Gemischtsystem wäre, was wie gesagt viele Nachteile hat, würde dann eben umgeschaltet werden auf die hoffnungslos überrannten 2,4 GHz Systeme. Und dann wird eben die Bandbreite extrem in den Keller gehen, was man eben zum Beispiel bei Streaming wunderbar merkt. Ich habe bisher zum Glück mit Streaming nur über Ethernet. Ob das immer so bleiben wird, ist sehr, sehr fraglich, denn die neuen modernen Geräte, die bieten fast nie einen Ethernet-Anschluss mehr. Das geht alles über Wi-Fi, weil, ja, kommt halt aus den USA und die denken, ja, mit Wi-Fi 6 und ist ja alles wunderbar. Das ist eine total schnelle Datenrate, besser als viele Kabel, ja, Kabel 100 Megabit, ja, oftmals nur alte Kabel, ne? Und da ist Wi-Fi 6 schon drüber, und Wi-Fi 7 natürlich sowieso. Die wissen halt nicht, oder denen ist das nicht ganz so bewusst, dass hier jeder Hobbyflieger dafür sorgen kann, dass das WLAN auf einmal gekappt wird und man 10 Minuten ohne WLAN dasteht. Dann hoffen, dass der Typ sich verzieht, ne? Es ist wirklich schlimm. Und jetzt kommt eben die Gefahr auf, dass es beim 6 GHz Band genau dasselbe wird, genau bei Wi-Fi 7 genau dasselbe Mist wird wie bei Wi-Fi 6. Und ich finde hier, muss ich hier auch dieser Lobbygruppe recht geben, man muss sich auch mal fragen, was denn wichtiger ist. Ja? Es hat übrigens nicht nur diese Lobbygruppe gesagt. Man muss sich fragen, was wichtiger ist. Und dann eben auch mal vielleicht sagen, ja, okay, das WLAN für die Masse der Leute ist wesentlich wichtiger als jetzt die Mobilfunkanbieter, die nicht unbedingt diese Frequenz haben müssten. Ja, die müssen die nicht haben, das geht auch anders. Aber das der Wi-Fi 7 Standard, der ist halt unter Dach und Fach und hier sollte doch dem Wi-Fi Vorrang gegeben werden, weil hier Millionen von Menschen werden dann wieder darunter leiden und nur verkrüppeltes Wi-Fi haben, im Gegensatz zu eben anderen Ländern, wo das dann eben anders gehandhabt wird. Und das finde ich schon deutlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier irgendwas falsch läuft auch. Und so sollte eben hier mal darüber nachgedacht werden, was wichtiger ist, ja. Die Mobilfunkfrequenzen, die nicht unbedingt genutzt werden müssen, oder eben, dass Millionen von Menschen das Wi-Fi genauso gut nutzen können wie in fortschrittlichen Ländern. Ja, Jeff Bezos, wenn wir schon von Fortschritt reden, der gründet ein neues KI-Startup und das trägt den Namen Prometheus. Ja, die Namen sind ja immer so hochtrabend. Ja, ach Gott, nee, Prometheus. Mal sehen, was da wieder am Ende damit rauskommt. Wieder ein paar neue Chatbots, klägliche Übersetzungen und keine Ahnung, für sich irgendwelche Fantasiebildchen zu erstellen. Aber wie gesagt, KI, wird es dann wirklich KI sein? Keine Ahnung. Alle haben ja Angst davor, dass eine echte KI mal auftaucht. Ich glaube nicht, dass Prometheus anfangen wird, das zu ändern. Aber immerhin, man hat sich zumindest mal verschrieben, eine KI zu entwickeln für physische Aufgaben, wie zum Beispiel Robotik, ja, oder Ähnliches. Natürlich sagt man auch Arzneientwicklungen, klar, ne, damit die Gelder fließen, ne, und auch wissenschaftliche Entdeckung, was immer das auch heißen soll, ja. Also mit einer Standard-KI wird es nicht viel zu tun haben, also so wie wir es kennen, aber, oder zumindest wird es so gesagt, mal sehen. Wie gesagt, ich glaube, dann kommt irgendwie so ein Chatbot Prometheus und das war's dann mal wieder, ne? Mal sehen, was da daran oder was damit gemacht wird. Immerhin, Jeff Bezos ist ja bekannt dafür, für seine Investitionen in solche Projekte, und oftmals werden die auch was, weil zumindest niemand ist, der alles schnell wieder einstellt, wenn mal Probleme auftauchen. Das sieht man ja auch bei Blue Origin und so weiter, dass er da auch bereit ist, das durchzuziehen und nicht hier auf halber Strecke einfach dann sagt, naja, das ist mir jetzt zu riskant, ich mache einen Rückzieher oder so. Und das immerhin, das könnte bedeuten, dass vielleicht aus Prometheus auch was wird. Mal gucken. So, ich habe mal einen Vergleich gesehen hier bei Android Central. Die haben sogar getitelt OnePlus 15, ja, gegen OnePlus 13. Ist es überhaupt ein Upgrade? Ja, und das ist schon sehr mutig, aber sie stellen dann auch schon klar, wo die Probleme eben liegen. Und in der Tat muss ich sagen, dass es OnePlus 15 oder 15 vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Wert ist, sagen wir mal, das OnePlus 13 zu ersetzen. Übrigens auch spannend, das OnePlus 13 ist ja schön und gut, ja, aber man muss auch die Update-Intervalle bedenken. Also ich möchte jetzt nicht euch sagen, kauft ein OnePlus 13 jetzt, ja, weil ihr habt natürlich noch einige Jahre Updates, ja, hofft man zumindest. OnePlus ist da eigentlich ganz okay soweit mit den Updates mittlerweile. Ich habe übrigens für mein OnePlus Nord 2 5G auch nochmal ein Update bekommen vor einer Woche, ja, was, zwei Wochen, ist ja egal. Und das heißt, ab jetzt wieder sechs Monate sicher, ja, und dann muss man eben ein neues Update hoffen, oder das Gerät ist dann eben unsicher. Aber ich kann mich im Moment jetzt wirklich nicht mehr beschweren. Das Gerät hat schon viele Sicherheitsupdates bekommen und von daher kann ich mich da, wie gesagt, nicht beschweren und finde es eigentlich ganz okay mit OnePlus, was die Updates betrifft. Aber dennoch müsst ihr euch klar machen, dass das Gerät wesentlich kürzere Upgrade- und Update-Zeit haben wird als das OnePlus 15. Das muss euch bewusst sein. Das heißt, das Gerät könnt ihr nicht so lange nutzen wie das OnePlus 15. Jedenfalls nicht, ohne dass er mit einem Bein schon quasi gehackt wird. ist so. Also ich würde es nicht riskieren, das als Main-Device zu nutzen, so ein Gerät. Ja. Und also wenn es keine Updates mehr gibt. Und dann heißt es eben, dass das deutlich kürzere Zeit genutzt werden kann als ein OnePlus 15. Schon alleine aus dem Grund. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das OnePlus 15 wirklich also bringt nicht so viel mehr. Ja, es hat den neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor drin, aber Android Central sagt auch knallhart, auch das, was ich immer gesagt habe, ihr kennt das ja schon, ne? Die Bratpfannen, Snapdragon Bratpfanne 8 Elite, ne? Und so weiter. Und hier ist es halt so, dass wenn da keine vernünftige Kühlung verbaut wird, dass dann das Gerät massiv die Leistung verringert. Dieses Throttling ist heftig beim OnePlus 15. Und zwar ganz, ganz schnell geht das. Ja. Und dann greift eben auch diese Temperaturdrosselung aggressiv ein und vermindert die Leistung des Gerätes deutlich. Auch das OnePlus 13 hat es mal schon von der Hitzeentwicklung nicht gerade sehr gut abgeschnitten. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm wie beim OnePlus 15, so dass man oftmals, zum Beispiel bei Spielen oder Ähnlichem, nach einer Minute schon weniger Leistung zur Verfügung hat als beim OnePlus 13. Das ist schon ziemlich traurig. Also hier hat man vergessen, eine vernünftige Kühlung zu machen. Und es wurden hier von Android Central auch einige Tests dahingehend durchgeführt. Ja, und ist also deutlich schneller, sogar extrem schnell, bei 50 Grad Celsius als Temperatur angelangt. Und dann heißt es für den Prozessor 100 drosseln, damit eben das Handy nicht in Flammen aufgeht. Ja. Vorteil vom OnePlus 15 ist wieder, das hat einen 7300 mAh Akku, also deutlich größer als der Akku vom OnePlus 13 und damit kann man es eben auch länger benutzen. Ja, so. Ansonsten, ja, Design, klar, kann man natürlich streiten, das Design vom OnePlus 15 gefällt mir deutlich besser als das vom OnePlus 13, aber das ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Es gibt auch sehr viele Leute, die empfinden es genau umgekehrt so, dass das OnePlus 13 schöner ist. Das müsst ihr euch dann mal angucken halt. Aber wie gesagt, eine Empfehlung kann ich jetzt nicht abgeben. Schade eben mit dem OnePlus 15, dass es da so schlecht abschneidet mit der Hitzeentwicklung und eben auch wegen dem Preis auch natürlich, ganz klar, das OnePlus 13 ist wesentlich günstiger zu bekommen als jetzt das OnePlus 15. Das OnePlus 13 kriegt man schon so um die 700 Euro rum, ja, wenn er guckt. Und ja, das OnePlus 15, das wird da deutlich eben drüber liegen. Ich habe jetzt keine aktuellen Preise dafür da. Aber, ich kann mal gucken, mach das mal in einem anderen Window auf hier. Ne, geht nicht, komme ich nicht ran wegen den Werbetrackern. Super toll. Tja, dann gucke ich eben nicht auf der Seite. Komm in der Seite. Weiter geht's. Und ja, Japan, genau. Die haben es jetzt geschafft, weil die lassen sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen wie die EU. Die haben es jetzt geschafft, Apple dazu zu bringen, den Default Assistant wählbar zu machen. Und damit wird es das erste Mal sein, dass Apple es zulässt, dass ein anderer Assistant standardmäßig genutzt werden kann, außer Siri. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, Japan macht da Druck und die kennen da auch nichts. Ja, und deswegen wurde das jetzt zur Realität. Was das dann zu bedeuten hat, das wird man sehen. Man kann ja schon die Apps nutzen, wie zum Beispiel ChatGPT oder Gemini und so weiter. Ja. Und das wird eben jetzt möglich sein, dass man auswählen kann, eben nur in Japan bisher, ja, dass man eben auch sagen kann, okay, der normale Assistant, der normale Sprachassistent ist zum Beispiel jetzt ChatGPT oder soll Gemini sein und eben nicht Siri. Ja, wie gesagt, kann man jetzt auswählen, einstellen, aber eben nur in Japan. Ja, seht ihr, mit so ein bisschen mehr Druck, dann geht's doch auf einmal. Ne? Es geht doch. Und man hat immer Angst, ja dann würde Apple ja die Handys vom Markt nehmen und so. Nö, die wollen Sachen schon verkaufen, ja, also deswegen werden die eben das machen, was die Regierungen und die Datenschützer eben wollen, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, entweder ihr macht es oder das Gerät wird nicht mehr zugelassen im Verkauf, Ende. So, und dann funktioniert es. Tja, so sieht es aus. Während ich ja immer jammere über die Preise von den Smartphones, kommt Xiaomi-Präsident, wie heißt der nochmal? Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Liu Weibing, genau, Liu Weibing, der hat nämlich gesagt, dass die Smartphones nächstes Jahr sogar noch teurer werden werden. Okay, noch teurer, als sie jetzt schon sind. Ihr seht langsam das, was ich gewarnt habe. Es ist eine Preisspirale nach oben momentan. Und das wird die Verbreitung von neuen Technologien extrem einschränken. Denn irgendwo ist dann auch ein Punkt angelangt, wo die Leute dann eben nicht mehr bereit sind, solche Geräte zu kaufen und stattdessen eben auf günstigere Geräte umzusteigen. Auch ich muss sagen, mal ganz abgesehen davon, dass eben meine Lust, überhaupt ein Smartphone zu kaufen, mittlerweile gegen Null geht, weil eben diese Situation bei Android jetzt aufgetaucht ist. Auf der anderen Seite könnte das auch neue Chancen ermöglichen, wenn jetzt die Plattformen Apple und Android sich nichts mehr schenken, also iOS und Android sich nichts mehr schenken, ja, dann kann ich mir auch mal über den Tellerrand gucken. Ja. Also es bleibt spannend trotzdem, aber die Lust ist mir gründlich vergangen. Und deswegen werde ich auch hier mein Sony Xperia 1 Mark 6 so lange nutzen, bis es eben 6 Monate lang keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Das ist meine Prämisse, das ist mein Prinzip, ja. Und ich werde es so lange benutzen, wie es eben in der Hinsicht hergeht. Und weil mir es egal ist mittlerweile, was das Smartphone dann noch so kann. Und das ist eben auch hier Android oder Google geschuldet jetzt, dass sie eben so ein Mist machen mit Android. Aber hinzu kommt eben auch noch zusätzlich, wenn die Preise noch höher werden, also das heißt, noch mehr Geld investiert werden muss für etwas, was man eigentlich gar nicht wirklich mehr will, ja, also ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, ich will schon ein Smartphone, aber ich möchte ein freies Smartphone haben, aber das gibt's nicht. Also ich meine frei in, ne? Free as in freedom, ne? Und das gibt's aber nicht mehr, weil Google jetzt alles kaputt machen will. Und dann soll ich also mehr Geld für etwas ausgeben, was ich eben gar nicht mehr kaufen möchte. Weil es nicht das ist, was ich suche. Und ja, dann ist der Drops natürlich gelutscht. Ich werde mir kein Gerät holen, das noch teurer ist und nicht mehr das kann, was ich möchte. Also, das ist ja furchtbar, ist das ja. Also da kommen mehrere Sachen eben zusammen und deswegen sieht es eben auch schlecht aus. Der Xiaomi-Präsident, ich weiß nicht, ob der ernst zu nehmen ist allgemein. Er kann ja für die Xiaomi-Geräte gerne sprechen. Er kann aber natürlich auch sehen, okay, das sind die Komponentenpreise, in Prozessoren beispielsweise, die werden ja auch immer teurer und teurer. Ja. Und von daher muss dann eben auch mal vielleicht ein bisschen Druck von den Herstellern auskommen, die dann sagen, okay, ihr habt zwar jetzt einen tollen Prozessor, der kostet mehr, also holen wir den nicht, fertig. So ist es. Ich hoffe, dass das auch vielleicht eine Chance gibt für alternative Prozessorenhersteller. Unisoc beispielsweise könnte davon profitieren, wenn sie schneller einen High-End-Prozessor rausbringen könnten. Oder eben MediaTek könnte davon profitieren, wenn sie die Preise massiv senken würden. Aber die Hersteller müssen dann eben auch mitziehen. Die Hersteller müssen diese Prozessoren verbauen. Und solange die Hersteller blind Snapdragon verbauen, egal wie viel die kosten, dann ist eben denen auch nicht mehr zu helfen. Dann ist der Konsument gefragt, der dann eben sagt, nö, das Gerät ist mir zu teuer, das kaufe ich mir nicht und fertig. Ja. Und auch hier ist es dann so, bisher war es so erstaunlicherweise, dass die Leute tatsächlich bereit gewesen sind, viel Geld für diese Premium-Smartphones auszugeben. Wo ist denn jetzt hier der Punkt, wo das zu viel ist? Man wird sehen. Komischerweise, es wird immer gejammert und gejammert bei jedem bisschen Geld, was man ausgeben muss, ja, Aber beim Smartphone scheint es dann auf einmal zu gehen, ne? Die Kohle rauszuhauen. Ne? Weiß auch nicht genauso. Bei Autos ist ja genau das Gleiche. Ne? Also da wird hier gejammert, weil, was weiß ich, die Butter 10 Cent teurer geworden ist. Ne? Macht man einen riesen Trarat rum und kauft sich dann Autos für 60.000, 70.000 Euro. Oder liest sie zumindest, dann denke ich auch, okay, also die haben es doch, die Leute, also was soll's, ne? Nur das Problem ist, dass die Leute auf der Strecke bleiben, die eben vielleicht mal ein bisschen nachdenken, was da gerade getan wird. Ich meine, klar, die Grenzen, die bleiben nicht immer gleich. Bei mir war immer die Grenze eine ganze Zeit lang 1.000 Euro. Ich habe ja gesagt damals, ich finde es unmoralisch, mehr für ein Smartphone auszugeben. Mittlerweile ist die Grenze wesentlich höher gesetzt, weil eben auch der Durchschnittspreis von den angegebenen Flagships von uns eben viel höher geworden ist, ne? Also ich kann niemand mehr jetzt beschuldigen oder angehen, nur weil er jetzt 1.300 Euro ausgegeben hat für ein Smartphone. Ne? Das muss man wohl heute hinlegen. Ne? Aber das heißt nicht, dass man das sollte. So einfach ist das. Ja, vielleicht mal die Hersteller dazu zwingen, auch mal wieder günstigere Geräte zu bauen. Und dann, wenn der Druck aufgebaut ist, dann werdet ihr sehen, dann werden es auch High-End-Prozessoren geben, die auf einmal günstiger sind. Ja, weil die sehen, okay, wir können die Prozessoren nicht mehr verkaufen. Also müssen wir sie billiger verkaufen. Dann geht es auf einmal wieder. Weil irgendwo zwischendrin hängt jemand, wo gewaltig mitverdient. Gewaltig mitverdient. Ja. Und der verdient momentan definitiv zu viel. Gut, WhatsApp, ja, da haben Forscher jetzt 3,5 Milliarden Telefonnummern von Leuten abgegriffen, beziehungsweise noch weitere Informationen. Denn wie ihr wisst, hat WhatsApp alle User gespeichert. Das war schon immer Punkt von Kritik. Und das heißt, die Problematik ist, durch einen Trick konnte man über die Web-Oberfläche jetzt also abfragen, wer, also welche Nummer zum Beispiel einen WhatsApp-Anschluss hat. Ja. Und auch das Profil-Picture bekommen und sogar Account-Text, also das, was eben in diesem Account als Text hinterlegt wurde, das konnte man alles sehen. Ja. Und das ist schon heftig, finde ich. Ja, also ziemlich heftig. Das war kein Zaubertrick oder kein Riesenhack oder sowas, sondern das ist, könnt ihr sogar jetzt noch machen, ja, nur nicht mehr in dem Ausmaß wie die Forscher, komme ich gleich noch dazu. Die haben nämlich einfach Nummern abgefragt über die Web-Oberfläche. Und die haben dann eben zum Beispiel 100 Millionen Nummern pro Stunde abgeglichen und haben dann natürlich von allen die Daten geliefert bekommen. Ja, ob das ein WhatsApp-Anschluss hat, diese Telefonnummer, und eben das Profil-Picture und den Account-Text. Ja, heftig, oder? Und das wurde zwar jetzt für die massenhafte Anfrage gestoppt, also die Mass-Scale Contact Discovery, wie sie genannt wird, ist jetzt nicht mehr möglich, aber man kann immer noch abfragen in einem kleinen Bereich, also das heißt nicht mehr 100 Millionen Nummern pro Stunde, sondern vielleicht eben deutlich weniger. Aber es geht noch, muss auch gehen, über die Web-Oberfläche von WhatsApp. Unglaublich. Und also wisst ihr, für mich ist eigentlich nur eins dazu zu sagen, so viel zum Thema Datenschutz bei WhatsApp. Hört einfach damit auf und nehmt mal was Vernünftiges. Aura heißt ihn, glaube ich. Aura verklagt jetzt Samsung und Amazfit wegen den Ringen. Ja? Die Fitnessringe. Und mein lieber Schwan, ich wusste es ja, Samsung hat ja eigentlich schon mal sich selbst verklagt. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, wegen diesen Ringen, um festzustellen, ob sie eben sicher sind vor einer Klage von Aura. Aber Aura hat jetzt tatsächlich Samsung verklagt. Und zwar wegen ungesetzlicher Import und Verkauf von Produkten, das gegen Aura-Patente verstößt. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Und man sieht, eine kleine Firma ist nicht immer nur das Gute, weil sie klein ist. Und Samsung nicht immer der Böse, weil sie groß sind, sondern ehrlich gesagt, dieses Gehabe, das ist übel. Ich meine, klar, Ura sieht natürlich seine Fälle davon schwimmen, wenn jetzt massenhaft die Samsung-Ringe verkauft werden, aber ehrlich gesagt, ein Ring ist jetzt nicht unbedingt etwas, was von Ura erfunden wurde. Also das heißt, das Design an sich ist schon mal sicherlich nicht schützbar von Ura. Aber natürlich gut, die haben als Erste, glaube ich, das so ein Ring dann benutzt, um Fitnessdaten abzugreifen. Allerdings sind es Sensoren, die sind auch schon länger vorhanden in Smartwatches und so weiter. Also von daher mal sehen, wie das, was da passiert. Meiner Meinung nach dürfte das nicht oder dürfte es kein Problem für Samsung und für Amazfit geben. Ansonsten, ja, mal sehen. Ich weiß es nicht, jedenfalls ist es traurig, Ura, also jetzt in die Reihe der Firmen eingeordnet, die eben andere versuchen, mit rechtlichen Mitteln aus dem Geschäft zu drängen, weil sie eben selbst nicht weit kommen können mit ihren eigenen Möglichkeiten und dann eben sauer sind, weil andere das eben besser machen oder eben erfolgreicher sind damit. Schade. Gut, aber weiter geht's. Und zwar bin ich auf etwas gestoßen, das ist sehr interessant. Plot AI, Note-Taker. Ja? Ich habe so ein Teil hier in Tokio bei Yodobashi Big Camera gesehen, habe noch gedacht, hä, was ist denn das? Ja? Plot. Und das ist ein kleines Diktiergerät, wenn man so will. Das wird per Software gesteuert auf dem Smartphone. Beim iPhone kann man das so hinten dran heften, also mit diesem Magnet. Funktioniert aber auch mit Android, dann kann man es nur nicht hinten dran heften. Dann ja, wird es eingeschaltet, man spricht einfach und das Teil tut dann extrem schnell und effizient das, was man spricht, in Text übersetzen auf dem Smartphone. Ja. Interessant, damit kann man eben wunderbar Notizen aufnehmen mit diesem Teil, ja, und eben direkt in Text umwandeln lassen. Die Teile liegen bei Yodobashi Camera übrigens lustigerweise so neben den Retro-Walkmans. Ja. Neben den Retro-Walkman. Ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Deswegen dachte ich auch zuerst, was ist denn das? Ist das irgendein Retro-Teil und so? Und dann habe ich das so angeguckt. Ah, nee. Und habe dann gesehen, okay, das ist ein Diktiergerät für Smartphones. Und ja, jetzt, da habe ich mich dann ein bisschen schlau gemacht. Und tatsächlich, das Plot AI Notetaker, der ist jetzt übrigens auch im Angebot. Ihr wisst ja, jetzt ist mal wieder Black Friday, ne? Und da gibt's jetzt hier diesen Plot AI Notetaker deutlich, deutlich günstiger. Aber bevor er Freudensprünge macht, das Teil ist zwar relativ günstig, die Pro-Version kostet 189 und ist ja super, also nicht arg zu teuer, aber ihr braucht ein monatliches Abo dafür, wenn ihr mehr Notes aufnehmen wollt. Ich würde allerdings sagen, probiert es erstmal mit dem kostenlosen Basis-Pack, ja, ob das nicht reicht. Und ansonsten gibt es noch zwei weitere, einmal Unlimited, das ist natürlich teurer, 239 etwa im Jahr, aber dann gibt es noch welches, wo 20 Stunden begrenzt ist pro Monat und das kostet $99 und ich glaube, das ist dann schon gar nicht so schlecht. 20 Stunden sind jede Menge. Von daher, und auch bei der freien Version gibt es schon einiges an Zeit. Das dürfte für viele ausreichend sein. Ja. Ansonsten denke ich, also zum Beispiel, ich könnte hier alle Podcasts damit, die ich mache, im Monat locker mit dem kostenlosen Plan hier transkribieren lassen und erkennen lassen, also ich bräuchte gar kein weiteres Ding mehr. Also von daher, nur die wirklich Hardcore-Nutzer in Büros oder sowas, die das täglich den ganzen Tag oder was brauchen, die wären da wohl davon betroffen. So, dann, ja, das Honor Robot Phone ist in aller Munde momentan, ja, und die Besucher sind geradezu begeistert und fallen die Augen raus. Was ist das? Naja, okay, es ist erstmal, wenn man es so will, ein Smartphone mit einer eingebauten Gimbal-Kamera. Die fährt so aus, wenn man sie braucht, ja, und dann bewegt die sich halt mit, ne, und ohne dass man eben so einen Gimbal-Stick oder irgendwas haben muss, ne, wird es da eben wunderbar gemacht mit dieser automatischen Kamera, die eben da mitschwenkt und so weiter. Also ist okay. Gibt's nichts dran auszusetzen. Ich wundere mich halt nur, dass niemand sich Gedanken drum macht, wie anfällig ist das Teil beispielsweise. Vielleicht ist es auch der falsche Ansatz. Vielleicht ist es wirklich gut. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß nicht genau. Es kam schon so viele Geräte, die irgendwelche Gadgets in der Art hatten, und die sind alle früher oder später wieder ungeachtet in der Versenkung verschwunden, weil die eben auch Nachteile hatten. Okay, die Gimbals sind momentan sehr beliebt, weil die vor allem bei Videoaufnahmen natürlich ermöglichen, viel, viel bessere Aufnahmen zu machen. Das sieht richtig gut aus dann, wenn der Gimbal richtig funktioniert, dann kann man richtig professionelle Aufnahmen machen. Wahnsinn. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist nicht unbedingt wirklich jetzt etwas, wo ich sage, boah, muss ich haben. Ich weiß nicht genau, wieso. Vielleicht gibt es da Leute, die sind da total begeistert. Ja, die Selfie-Fetischisten beispielsweise, die werden bestimmt das total genial finden. Die können dann einstellen, okay, mein Gesicht verfolgen, ne, und dann können die da rumrennen und Faxen machen und bleibt immer die Kamera auf die Person gerichtet. Das ist ja super. Aber ansonsten, ich weiß es halt noch nicht. Ne? Jedenfalls, okay, warum nicht? Ich bin ja auch für jedes bisschen Innovation. Nur aussehen tut mir das halt, als ob das Ding nicht lange hält. Ehrlich. Also, ich weiß noch nicht genau. Ihr müsst bedenken, das ist an einem Smartphone. Da macht man noch mehr Sachen damit. Und ich weiß nicht, ob das... Also das sieht mir so aus, als ob das nicht lange hält. Ja. Ich habe da so ein dummes Gefühl dabei. Ja. Aber man darf natürlich nicht irgendwelche Schlüsse ziehen, noch bevor das Gerät überhaupt auf dem Markt ist. Das wird sich dann zeigen. Der Name allerdings Robot Phone, das finde ich ein bisschen daneben. Das ist einfach nur ein Phone mit einer Gimbal-Kamera drin. Warum man das Robot Phone nennt, weiß ich auch nicht genau. Irgendwas bewegt sich. Oh mein Gott, ein Roboter. Ja, okay. Aber naja, ich würde es lieber anders nennen. Vielleicht wäre das auch dann, würde es dann auch die Leute dazu bringen, das Gerät dann auch zu kaufen für das, was man eben damit machen kann, nämlich mit einer Gimbal-Kamera. Vielleicht hätten sie das einfach Gimbal One nennen sollen oder Gimbal Phone oder irgendwas, aber Robot Phone, ich weiß nicht. Naja. So, kurz vor dem Launch des Poco F8 Pro sind nun auch die vollen Spezifikationen aufgetaucht. Und das Poco F8 Pro wird einen 6,59 Zoll AMOLED-Screen haben mit LTPS, Full HD Plus Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, LPDDR5X RAM und UFS 4.0 Storage. Ja, Wahnsinn. Drei Farben wird es geben, schwarz, grau und so ein Himmelblau. Also, okay, wer nicht spießig sein will, der nimmt halt Himmelblau, aber viel Auswahl ist es auch nicht. Hat ein 50-Mega-Hauptkamera drin, 50-Megapixel-Periskop-Kamera mit 2,5-fach optischem Zoom und eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Schade, dass die Ultra-Wide-Wing-Kamera nur 8 Megapixel hat. Damit ist natürlich unbrauchbar. 20 Megapixel-Kamera für Selfies, das ist in Ordnung. 100 Watt Fast-Charging-Support, IP69-Rating, Metallrahmen und Sound soll von Bose sein. Wow, Android 16, HyperOS 3 ist das. Ne? und soll 199 Gramm wiegen, also nicht ganz so schwer, ganz cool. Starten soll das Ganze am 26. November in Bali, Indonesien. Mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr rauskommt an Infos. Das wäre ja auch nicht schlecht. Und Moment, es sind noch ein paar Sachen. Genau, der Chipsatz, das weiß man auch schon. 6210 mAh Akku hat das Ganze. Und wo ist der Chipsatz? Würde ich gern mal sehen. Hier. Ja, hier ist es, und zwar der Snapdragon 8 Elite ist es. Also nicht der irgendwie Snapdragon Elite Gen irgendwas, bla bla bla, sondern eben der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Genau. Ja, in Pro. Also gut, wir werden sehen. Entschuldigung, halt, das F8 Pro wird den Snapdragon 8 Elite haben, genau, und das F8 Ultra, das soll der Snapdragon 8 Elite Gen 5 haben. So, jetzt haben wir es. Eieiei. Gut. So, Notebook LM hat ein neues Feature bekommen, so klammheimlich, und zwar kann das jetzt so Slides erstellen und übrigens auch hier solche Videos produzieren, also ein Video-Overview machen mit Sprache und Video eben, richtig gut. Allerdings sind die Ergebnisse nicht ganz so toll. Ich wollte eben über dieses Thema Notebook LM und die neuen Funktionen da drin ein Video erstellen lassen. Das habe ich auch gemacht. Also sag mal so, das Video war so schlecht, dass ich es jetzt nicht verwerten konnte. Ja, es war ein unglaubliches Blabla und für so ein simples Thema eine 6-Minuten-Präsentation mit einem Video, das so langweilig ist, dass einem die Füße einschlafen. Also da muss noch nachgearbeitet werden. Ich habe auch Feedback gegeben, weil das wirklich, wirklich schlimm war. Also das wäre so die richtige Präsentation geworden, wo die Leute innerhalb von 30 Sekunden bis eine Minute einpennen. Ja. Und dann wird auch noch 6 Minuten über ein Thema geredet, das man in 1 bis 1,5 Minuten abhaken kann. Ja. Wahnsinn. Okay. Aber vielleicht wird es noch verbessern. Ich bleibe mal am Ball und gucke mir das noch genau an. Und dann werden wir sehen, ob sich das verbessert und ob das dann irgendwann auch nützlich ist. So, IQ 15 gegen Redmi K90 Pro Max. Ja. Und das Redmi K90 Pro Max ist etwa $100 günstiger als das IQ 15, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Ja. Haben die gleichen Prozessoren drin. Display, okay, LTPO AMOLED beim IQ 15. Normal AMOLED beim K90 Pro Max. Die Kamerasysteme hat hier auch das Redmi K90 Pro Max die Nase etwas vorne, und auch beim Akku hat es die Nase etwas vorne. Auch mit der Ladegeschwindigkeit Wireless zum Beispiel auch 10 Watt mehr und hat sogar eine Reverse Wireless Ladefunktion, auch das schön. Und ist noch günstiger, $100. Also dann kann man das sagen, auf jeden Fall das Redmi K90 Pro Max. Ne? Ja, wenn da nicht ein Problem wäre, die Redmi-Geräte haben mittlerweile so viel Bloatware drin und euer Handy wird mit Werbung zugedonnert. Da gibt es so eine Funktion, die nennt sich Get Apps, die kann man nicht ausschalten. Ja? Und diese Funktion empfiehlt regelmäßig Bitcoin-Software, die hochproblematisch ist, ja, dass ihr die installieren sollt. Und zwar gleich 3 oder 4 Mal hintereinander. Also ihr werdet vom Werk aus quasi zugespammt von diesem Gerät. Und da ist so viel Bloatware drin und fragwürdige Software, die würde ich da sogar schon als Spyware oder sowas bezeichnen, wobei ich da keine Beweise habe, dass es wirklich Spyware ist. Aber auf jeden Fall Neckware. Ja, also Sachen, die einen richtig nerven, und zwar permanent plus Werbung, und es ist alles ziemlich übel. Also da braucht man wirklich ein dickes Fell dafür. Ich habe normalerweise hier nichts gegen ein paar Werbeeinblendungen oder sowas, ja. Aber das bringt mich doch an die Grenze von dem, was ich überhaupt noch gutheißen kann. Und ich sehe, jemand, den ich kenne, hat so ein Redmi-Gerät und was da an Zeug kommt. Da sind am Tag 10 Notifications gehen da auf von irgendwelchen Apps, die vorinstalliert sind von Redmi und hauen da alles Mögliche raus an Werbebotschaften und dann eben noch diese Get-Apps, wo einen dazu bringen will, schnell mal so ein Bitcoin-App zu installieren. Also das ist alles ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man nicht lieber doch die 100 Euro mehr ausgibt, weil 650 ist immer noch billig für so ein Smartphone, ziemlich sogar. Und ist dann etwas verschont von dieser extremen Spyware oder nicht Spyware, sondern eben Bloatware. Und ich weiß ja nicht, das IQ 15 wird sicherlich auch nicht voll frei sein davon, ja, aber also mehr als bei so einem Redmi-Gerät kann man eigentlich nicht mehr haben. Ne? Das sollte einem hier zu denken geben. So, und was haben wir denn noch? Die Bestimmungen bei Cookies in der EU, die sind langsam, aber sicher am Bröckeln und das ist auch absolut notwendig. Die Intention war ja mal, dass nicht jeder irgendwie Cookies setzen kann, na, so ein Cookie-Banner zu machen. Mittlerweile ist das zu einem riesigen Ding geworden. Also das ist so schlimm, diese Cookie-Banner, dass man da gar nicht mehr, ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, wenn die Cookies einfach gesetzt würden, wenn nicht dauernd diese Cookie-Banner auftauchen würden. Und es gab ja schon Möglichkeiten, sich davor zu schützen, zum Beispiel mit uBlock Origin und Privacy Badger und so weiter. Ja, die haben diese Cookies quasi negiert, außer man hat es angegeben, ja, die Cookies sollen tatsächlich so bleiben, ja, die sollen drin sein. Und dann war es gut, aber ansonsten muss ich sagen, diese Cookie-Banner sind nerviger denn je. Und das wurde auch hier jetzt thematisiert und es wird auch Druck gemacht hinsichtlich dieser Cookie-Regelung. Und da ist vielleicht Besserung in Sicht. Ich sag's deswegen so vorsichtig, weil ihr müsst denken, das wird von Haufen Demokraten gemacht, die vom Computer keine Ahnung haben, ja, und da ist die Chance, dass es noch schlimmer wird, durchaus gegeben, ja, hoffen wir es nicht, aber ich denke, vielleicht wird es eine Möglichkeit geben, denn mittlerweile sind nicht nur die Firmen sauer, die davon da betroffen sind, sondern auch die User fangen an, langsam richtig stinkig zu werden, wenn sie wegen auf jeder kleinen Seite diese besuchen müssen, sich durchwälzen müssen, was sie denn abwählen wollen, was nicht. Ja? Und die meisten werden dann sowieso auf alle Cookies akzeptieren und basta. Ne? Also ob das wirklich was bringt, ist wiederum die Frage. Ansonsten eben uBlock Origin und Privacy Badger installieren und dann, kann einem die Cookies eigentlich einen Buckel runterrutschen. So einfach ist das. Wobei ich die lieber esse, als mit dem Buckel runterrutschen zu lassen. Ja. Gut, ich glaube, es sind auch, ja, vielleicht sollte ich noch was sagen. Es gibt ja keine App der Woche mehr, aber eine App, die schon mal App der Woche war, ja, die ist bei mir jetzt wieder ganz nach vorne gekommen. Und zwar ist es Uma Musume Pretty Derby. Ja. Wie soll ich das sagen? Also ich habe sie ja, wie gesagt, war ja schon vorher mal App der Woche. Ne? Und jetzt sehe ich in Tokyo MX, ne, solche Pferderennen. Ja, irgendwie sind die Japaner verrückt nach Pferderennen. Ja, unglaublich. Die kriegen das Live-Sendung, ja, stundenlang bei Tokyo MX. Unglaublich. Und immer wieder taucht da auf der Sponsor Uma Musume. Dieses Game und Anime, ja, ist tatsächlich auch der Sponsor. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und es hat das wieder auf meinen Plan ein bisschen zurückgerufen. Da sagt nochmal jemand, Fernsehwerbung und Sponsoring würde nichts nützen. Ja, also ich habe mir die App dann nochmal angeguckt und muss sagen, es hat mich sofort wieder reingezogen in diesen Spielbann. Es geht da nicht um Pferdewetten bei dem Spiel, keine Angst, ja, sondern da müsst ihr quasi die Pferde in dem Fall eben wie so oft stilisiert von Mädels, ne, trainieren und damit die eben, das sind Pferdemädels, ja doch, und die müsst ihr dann trainieren, damit die eben bei den Rennen gewinnen. Und natürlich ist das so ein Aufbau- und Gacha-Game. Na? Müsst ihr wieder Gachas ziehen, dann kriegt ihr wieder bessere Charaktere und die könnt ihr dann wieder aufpimpen, dann braucht ihr noch Supportkarten und so weiter. Ja, ist natürlich klar, ne? Das System kennt man, aber es macht trotzdem ziemlich viel Spaß. Und das Anime rundet das Ganze noch ab. Ne? In Europa kann man das auf Crunchyroll angucken. Ja? Und dann geht es richtig schön zusammen, hat man ein schönes Paket und ich finde es faszinierend, wie die das hier alles so übereinander verschachteln. Ja, und ja, okay, was soll's. Dieses Uma Musume Pretty Derby ist richtig cool und hat es bei mir mal wieder geschafft, diese Woche mich ein paar Stunden zu fesseln. Ja, genau. Gut, damit sind wir aber auch jetzt am Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren auch diesmal ein paar interessante Themen dabei und ihr hattet Spaß. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast und natürlich auf YouTube @thenetcast. Ja, wichtig, wichtig. Und da könnt ihr dann Kommentare hinterlassen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.